Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Hi, hier im dicken Engel. Broadcast, Zusammenarbeit mit dem Krähennest. Hallo Britta, vielen Dank. Heute haben wir hier den Florenz Döschner, der den BPT in Neumarkt organisiert. Und der hat gesagt, frag die BPT-Orga, mach heute eine Veranstaltung. Dann erleben wir diesen wunderbaren Parteitag. Und nach dem Parteitag gibt's, glaube ich, nochmal eine Veranstaltung zum Thema Schlag die BPT-Orga. Finde ich ganz süß. Und dann können wir eigentlich direkt in die Fragerei einsteigen. Oder was magst du erst noch erzählen, Florenz? Ja, reim dich oder ich fress dich, ne? Hab ich was böse getan? Naja, frag und schlag. Ja, mal gucken. Also, letztes Mal nach Bochum hätte ich keinen Grund gehabt, irgendjemanden zu schlagen. Ja, so desaströs, wie die Planung momentan läuft, gehe ich schon von Schlägen aus. Komm, dann erzähl doch mal, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man irgendwie so eine 2000-Mann-und-Frau-Veranstaltung da organisiert? An was muss man da denken, an was braucht man nicht denken und warum will man da ein paar Wochen vorher noch 1000 Sachen gefragt werden? Die Frage ist ja weniger, will ich Sachen gefragt werden? Die Sache ist ja vielmehr, es werden 1000 Sachen gefragt von 1000 verschiedenen Leuten über 1000 verschiedene Plattformen. Und bevor ich dann 3000 Mal antworten muss, gehe ich doch lieber einmal zum dicken Engel und antworte da nur 1000 Mal. Das ist prima. Wenn du sagst, da kommen ganz viele Fragen auf verschiedenen Kanälen ein, habt ihr eine Wiki-Seite, wo ihr so eine Art FAQ zusammengestellt habt? Also wir haben zum einen die Wiki-Seite, die ist auch direkt auf der Startseite vom Wiki verlinkt, Bundesparteitag 2013-1. Dann haben wir auch eine Homepage, wo auch ganz viele Informationen drinstehen, gerade so die Informationen, die jetzt von uns bekannt gegeben werden, wie da zum Beispiel, dass das Camping jetzt doch nicht stattfindet, weil sich die Stadt da ein bisschen was dagegen hat auf einmal. Das ist piratenbpt.de. Ist aber auch entsprechend dann im Wiki mit verlinkt. Super, das heißt, ich gehe im Wiki auf die Startseite, einfach wikipiratenpartei.de und dann stolper ich schon über euch. Genau, wir sind auf der rechten Seite bei diesen Terminen mit dabei, Bundesparteitag. So ist ja bekannt, also aktuell, unter aktuell ist das erste unter den gelben, also mehr gelb ist. Super. Jo, und wie ist das, wenn du so eine 2000-Leute-Veranstaltung organisierst? Wie fühlt sich das an so? Ich mach das ja nur für mein Ego. Nein, Quatsch, ich kann einfach nichts anderes. Ich hab's mal probiert mit Vorstand hier lokal. Ich hab's mal probiert, mich programmatisch einzufinden und das war alles nichts für mich. Und dann dachte ich mir halt, okay, probierst du mal irgendwas mit Orga. Hab damals in Heidenheim angefangen, so das Beaming zu übernehmen, also das, was über einen Beamer auf der Leinwand lief. Hab das dann in Offenbach fortgeführt und damals gab es ja dann schon den Plan zusammen mit dem Michael Ebner zusammen, mit dem ich das ja mache und mittlerweile ist ja auch der Matthias Schrade mit dabei, dass wir sagen, es ist wahnsinnig idiotisch, wenn jedes Mal von neuem begonnen wird zu planen von Leuten, die vorher noch nie so eine Veranstaltung gemacht haben, weil die jedes Mal durchaus auf gleiche Probleme stoßen, die durch ein eingespieltes Team quasi leicht gelöst werden können. Und von dem her sind wir damals dann zusammen auch mit dem Patrick Rauscher, der sich seit Offenbach um die Netzwerktechnik kümmert, haben wir uns dann überlegt, Mensch, wir machen das einfach mal. Wir bieten dem Bundesvorstand das an, das dauerhaft zu machen über eine Beauftragung. Neumünster und Bochum haben wir jetzt schon gemacht und jetzt kommt halt Neumarkt. Ja, und das hast du dann wohl am Hacken. So, jetzt komme ich nach Neumarkt. Wahrscheinlich eine Riesenmetropole und dann stehe ich so vor dem Parteitagsgebäude und was passiert dann? Ja, da musst du erstmal warten, bis die Akkreditierung aufmacht. Also du kannst dich aber schon draußen vor der Tür verwöhnen lassen. Die AG Catering aus Thüringen ist da und verkauft Thüringer Rostbratwürste. Und das in Franken. Und das in Franken, ja. Also wir haben in Neumarkt jetzt die Möglichkeit, dass wir das Catering quasi selber machen können, weil wir nicht wie in Neumünster oder wie in Bochum einen Pflichtcaterer haben, der uns von der Halle quasi vorgegeben wird, sondern wir können uns selber aussuchen, haben lange überlegt, machen wir das selber oder tun wir irgendeinen Caterer dann entsprechend engagieren. Und der Matthias gemeint, Mensch, es gibt da den Gecko Squad in Berlin. Die haben das, wollen das jetzt auch ein bisschen größer aufziehen und machen das da jetzt schon und die machen das auch vegan. Und dann haben wir, das war immer so ein bisschen mit den Caterern das Problem, da vernünftige vegane Speisen herzukriegen. Von dem her haben wir dann gesagt, Mensch, das ist eine gute Idee. Gecko Squad hat gesagt, mache ich gerne mit, aber schaffe ich nicht alleine. Dann haben wir die AG Catering aus Thüringen noch gefragt. Die haben Rostbratwürste jetzt angeboten. Ich glaube, Grillkäse wollen sie auch noch mitbringen. Das steht noch nicht so ganz. Und für die Hauptmahlzeiten am Samstag und am Sonntag haben wir dann jetzt noch einen externen Caterer quasi engagiert, der uns mit Essen beliefert. In Bochum war es ja da, anspielend auf die Frage, die da gerade im Mumble-Chat steht, ja, hatte man ja manchmal so den Eindruck, dass da die dargebotenen Speisen mit Gold aufgewogen werden. Hast du da diesmal eine Idee, wie das preislich gestaltet sein wird? Ja, es wird günstiger sein. Also die Hauptmahlzeiten Samstag und am Sonntag gibt, ist leider bei den Preisverhandlungen nicht ganz so glücklich gelaufen, sind aber trotzdem, ich glaube, das Maximum sind 7 €, und das ist für eine ordentliche Portion Schweinebraten mit Kloß am Sonntag. Ansonsten die Mittagessen für 5 € und die Bratwurst, glaube ich, gibt's für 2 € und ansonsten gebe ich mal eben an die Katrin vom Gecko Squad ab, die auch da ist, die kann ein bisschen was zum Angebot von denen erzählen. Das dachte ich mir, dass du genau das jetzt tun wirst, Florenz. Ja, das Gecko Squad wird noch eine vegane Suppe anbieten, weil es mit irgendeiner vegetarischen Speise für einige Leute natürlich nicht getan ist. Das wird dann so eine normale Plastikschüssel voll sein für 2,50 Euro. Und wir werden ganztägig Brote mit Aufstrich anbieten, die wir für sage und schreibe 50 Cent verkaufen werden. Es wird aber uns Obst geben. Auf dem Nachmittag werden wir wahrscheinlich Crepes und Waffeln machen. Also Crepes auf jeden Fall. Bei Waffeln sind wir gerade noch am Testen. Und wir werden höchstwahrscheinlich auch noch eine Art von Salat jeden Tag anbieten. Also sowas wie Gurkensalat, Bodensalat, vielleicht auch ein Couscous. Ich habe das Gefühl, da müsst ihr mich rausrollen nachher. Hier aus dem Chat die Nachfrage, gibt's auch immer Kaffee? Florenz, Kaffee ja, man sollte das Stummschalten auch wieder ausschalten, dann funktioniert das auch. Kaffee gibt's natürlich auch. Wir haben auch sonst weitere Getränke im Bereich bis zu 2 € pro halben Liter. Kaffeepreis habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, da wir sind da noch so ein bisschen am Durchkalkulieren, wie wir das am Schluss am besten machen, dass der Preis fair ist, aber die Partei doch ein bisschen was hat, weil das läuft dann alles über den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, das heißt, je mehr Geld wir einnehmen, umso mehr kriegt dann die Partei auch wieder an Parteienfinanzierung, was ja sehr wichtig ist, das heißt, wir werden euch schön schröpfen beim Kaffee. Nein, Quatsch. Also wir versuchen da faire Preise zu machen, dass jeder, der am Parteitag teilnimmt, auch der, der ein bisschen weniger Geld in der Tasche hat, trotzdem satt und zufrieden wieder nach Hause gehen kann, zumindest was jetzt das Essen und Trinken angeht. Genau, und für den Rest sorgen ja dann andere. Ja, und dann komme ich, also habe ich jetzt erstmal gut gegessen und getrunken, dann akkreditiere ich mich. Ja, der Sache noch, da wir in Bayern sind, ich habe es versucht zu verhindern. Es ist mir nicht geglückt, es gibt natürlich auch ein ordentliches Bier. Na, das könnte ja unter Umständen dann auch zu lockerer Diskussion führen. Hast du, also wenn wir jetzt das Bier getrunken haben und die Wurst gegessen haben und haben uns und dann stehen wir vor der Akkreditierung, da ist es, glaube ich, ziemlich wichtig, dass man gewisse Dinge dabei hat, damit man sich vernünftig akkreditieren kann, oder? Ja, also so wenn ich mir die Sage-Buchungszahlen momentan so anschaue, sollte man auf jeden Fall die Quittung oder den Überweisungsbeleg für seinen Mitgliedsbeitrag dabei haben, weil da ist momentan noch nicht so viel eingebucht. Ansonsten, also ich hatte jetzt neulich Kreisparteitag, ich habe dann einfach mein Handy rausgekramt und über online gezeigt, hier, ich habe überwiesen. Also das ist extrem wichtig natürlich und Perso sollte man natürlich auch dabei haben, weil nicht jeder Schatzmeister kennt einen. Was ich immer schon mal fragen wollte, ich war jetzt auf dem Landesparteitag, ne, und deswegen weiß ich, meine Daten sind im Sage. Muss ich trotzdem meinen Überweisungsträger noch mitbringen? Das weißt du ja nicht unbedingt. Bloß weil du da akkreditiert wurdest, heißt das nicht unbedingt, dass es im Sage auch eingetragen wurde. Weil teilweise ist es auch nur lokal irgendwo in Excel-Liste erfasst worden. Also zur Sicherheit ist es sicherlich nicht verkehrt, wenn man sowas dabei hat. Okay, also immer Nachweis über den gezahlten Mitgliedsbeitrag dabei haben und ein Perso, damit man gucken kann, ist dann auch die Nase, die da überwiesen hat, ne? Ja. Super, dann kriege ich irgend so ein Bändchen um den Arm gemacht und dann gehe ich wohin? Erzähl uns doch mal was über die Räumlichkeiten da. Ach nee, vorher, bevor ich was zu essen gekriegt habe vom Gecko Squad, muss ich ja irgendwo geparkt haben. Öffentliche Verkehrsmittel habt ihr im Wiki beschrieben. Oh, Moment. So. Liebe Mumblebridge, schön, dass ihr auch da seid. Genau, hallo, freuen wir uns, dass jemand zuhört, finde ich toll. Trotzdem dann irgendwie bitte über Twitter oder sowas die Fragen reingeben, entweder an den Florenz oder an mich, weil so mit dem Knarzen da kommen wir nicht zurecht. So, ich muss mal ganz kurz an die Tür, die hat nämlich geklingelt. Ich bin in 2 Sekunden wieder da. Alles klar, bis gleich. Ja, die nächste Frage wird dann sein, ob wir wie wir da hinkommen können, ob es da Parkplätze gibt und so. Ich habe überhaupt noch nichts gesehen. Hat jemand anders schon mal diesen Veranstaltungsort gesehen? Ich kann zumindest mal sagen, dass der Bahnhof, wo also auch diese spannende S-Bahn fährt, die von Nürnberg kommt, der ist wohl so Pi mal Daumen einen guten Kilometer, 1,3, 1,4 von der Halle weg. Also ich sag mal Fußmarsch 10 Minuten, Viertelstunde und dann. Das ist etwa ähnlich wie in Bochum, wenn man da quasi vom Hauptbahnhof zur Halle gelaufen ist, dann waren das ja auch so 15, 20 Minuten und ein kleiner Spaziergang, das dürfte sogar kürzer sein als in Bochum. Und herrliches Wetter hoffentlich. Ja, wir haben gerade eben von der Katrin schon gehört, Bahnhof zum Veranstaltungsort Kilometer. Wer jetzt nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, sondern unbedingt mit dem Auto kommen will, was hat denn der für Chancen? Also es gibt einen großen Parkplatz direkt um die Ecke von der Halle. Ich glaube mit 400 Fahrzeugen, die da sich hinstellen können. Ich denke mal, das dürfte ausreichen. Könnten auch mehr Parkplätze sein, ich weiß es nicht genau. Können da Wohnmobile stehen? Ah, es gibt laut der Stadt Neumarkt gibt es sogar einen separaten Wohnmobilstellplatz. Da weiß ich aber nicht genau inwieweit. Also eigentlich soll da eine Absperrung vorher sein. Veranstaltung. Okay, das schreibt ihr ja dann bestimmt nochmal vorher auf der Wiki-Seite, wenn das in Erfahrung bringt, ne? Ja, wenn ich mir das jetzt merke, dass ich da nochmal nachfragen muss, dann machen wir das. Ja, ich habe so das Gefühl, da werden so 2, 3 Wohnmobile stehen. Andere Frage, der Johannes hat gebeten, dass wir bei allem, was wir da sagen, nochmal drauf achten, ist das alles zugänglich für Rollis und so? Also die Halle selber ist komplett ebenerdig, gibt natürlich auch Behindertentoiletten, da sehe ich keine Probleme. Ich weiß, der Johannes hat auch noch gefragt, ob man mit dem Rolli auch auf die Bühne kommt. Das ist momentan noch nicht so ganz sicher, weil so Bühnenaufgänge, also so Bühnenrampen sind da etwas schwer zu bekommen. Die Halle selber hat da leider nichts. Okay, aber ihr seid dran, ne? Wir probieren, was wir können, aber ich kann da leider nichts versprechen. Also ich habe bisher noch kein vernünftiges Angebot gesehen. Gibt's Gebärdendolmetschen? Ist auf jeden Fall wieder geplant, ja. Super, da kann man bestimmt die eine oder andere Spende brauchen, ne? Zweckgebunden für diesen Zweck würden sich bestimmt viele bedanken. Ja, wir freuen uns immer über Spenden. Wir werden bestimmt auch wieder eine Büchse aufstellen, aber allgemein sind uns natürlich die Spenden, die jetzt per Überweisung reinkommen, natürlich lieber, weil die dann wieder zuordnenbar sind. Dann gibt es wieder eine Spendenquittung und natürlich fließt das wieder in die Parteifinanzierung mit ein. Sehr gut. Das hatten wir jetzt, Parkplätze hatten wir, okay. Also jetzt komme ich da rein nach der Akkreditierung und da treffe ich auf 2 Millionen Switches. Oder gibt's WLAN oder wie machen wir das? Ach übrigens, ganz, ganz kurz zwischendurch. Wir haben hier das Funkfeuer, nee, das Leuchtfeuerfunk da. Live-Twitter-Berichterstattung. Wer also irgendwie bei einer folgenden Veranstaltung das mal anschauen möchte, der kann @Leuchtfeuerfunk abonnieren und den folgen und dann kriegt man Informationen über aktuelle Veranstaltungen bei den Piraten. Werbeblock Ende. So, wie war das mit der Netzanbindung? Also wir haben, man glaubt es kaum, es gibt in Bayern tatsächlich Internet. Wir haben eine richtig dicke Leitung sogar. Also wir hätten die Möglichkeit gehabt, einen Gigabit-Anschluss zu kriegen. Ist dann kostenmäßig leider doch etwas zu teuer gewesen, weswegen wir nur die Hälfte genommen haben. Also 500 Megabit symmetrisch, davon geht natürlich ein bisschen was ab für Streaming, für die Orga, für die Presse, das wird ja alles per QoS ein bisschen limitiert, aber es bleibt definitiv genügend übrig, dass ihr alle den Stream übers Internet angucken könnt. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Wir werden einen internen Stream anbieten, auf, also dass man, wenn man jetzt weiter hinten sitzt und nicht mehr so gut so viel sieht, dass man dann trotzdem sich den Stream quasi angucken kann und dann trotzdem mitkriegt, wer da vorne gerade spricht. Super. Mit wie vielen Leuten rechnet ihr? Ja, wir haben in Bochum jetzt die 2000 geknackt. Am Freitag werden wir sicherlich ein paar Leute weniger haben, aber für Samstag, Sonntag denke ich durchaus, dass wir da wieder so ranreichen könnten. Die Planungen gehen momentan von 2000 aus. Ich persönlich würde jetzt mal vermuten, dass wir dadurch, dass jetzt dann doch das nicht ganz so zentral liegt wie in NRW, wo ja die meisten Leute dann quasi nur einen Katzensprung hatten aus NRW, vielleicht doch ein paar weniger Leute kommen. Ich persönlich rechne mal so mit 1700, 1800. Eine lauschige Veranstaltung. Die Katrin hat gerade in den Chat hier gepostet, Campen geht ja direkt am Gelände nicht, aber es gäbe einen Parkplatz 16 Kilometer von Neumarkt entfernt und dort könnte man campen. Meintest du jetzt Camper oder Zeltplatz, entschuldige. Ich meinte natürlich einen Zeltplatz, das war schon wieder zu weit gedacht. Okay, super. Das heißt, Wohnmobile wahrscheinlich in der Nähe und Zeltplatz irgendwie 16 Kilometer entfernt. Können wir morgens einen Fahrdienst mit den ganzen Wohnmobilen machen, ne? Könnte ich da bitte einhaken? Ja, mach doch. Weil ich bin der das angeleitet hat. Man kann da auch mit seinem Camping, also mit einem richtigen Campingwagen hinfahren. Die haben da auch Campingstellplätze. So ist nicht. Also im Moment sieht's so aus, der Gruppenplatz ist voll. Weil wir halt uns gesagt haben, ja, die Leute, die da sich jetzt bis jetzt eingetragen haben, die kommen halt auf den Campingplatz. Die Leute, die zu viel werden, die werden sich dann ein Zelt auf dem Campingplatz verteilen. Aber wir werden dann halt so abends eine Grillrunde machen und sowas alles auf dem Gruppenplatz, der ist so ein bisschen abgeschirmt von dem Rest. Da stören wir dann abends die Camper nicht, die Dauercamper. Ihr habt gerade in den Chat hier gepostet, dass ihr einen Twitter-Hashtag habt, Zeltstadt mit 2T. Genau. Mit 2T, cool. Und Zeltstadtbett. Bitte? Es leitet sich von Zeltstadtbett ab. Ah, okay. Und dass ihr, ach so, anstatt Hallo, okay. Aber ihr habt auch eine Campingseite und die ist dann wahrscheinlich von der Parteitagsseite aus verlinkt, ne? Auf der Wiki-Seite, ja. Super. Ja, ich sag das hier alles, weil wir haben ja die Britta da und das geht ja dann alles über den Krähennest-Podcast, dass wir ein bisschen mehr als die 25 Leute, die jetzt im Moment hier sind, erreichen. Und da lese ich das lieber zweimal mehr vor. Genau, BPT-Orga-Seite im Wiki, verlinkt von der Startseite aus der Zeitleiste und dann ab Richtung Camping und da findet jeder sein Zelt. So, was haben wir denn noch alles? Habt ihr schon über die Schlafhalle geredet? Schlafen wollen wir da auch? Also in der Halle selber schlafen wir nicht, aber es gibt einmal über den großen Parkplatz rüber, also das sind jetzt 300 Meter Luftlinie etwa, gibt's eine Schule, Mittelschule, und dort haben wir die Sporthalle angemietet. Dort kann man sich dann auch kostenlos übernachten. Wir freuen uns natürlich auch da wieder über eine Spende. Insgesamt haben wir da jetzt etwa 1.500 als Partei reingezahlt. Wenn wir das wieder rauskriegen, wäre es toll, weil sonst wird es schwierig, das die kommenden Male auch wieder anzubieten. Und da wäre Platz für wie viele Leute? Dann passen da 400 Leute rein. Das Ganze läuft über eine Anmeldung, weil die Stadt halt dann darauf besteht quasi, dass wir auch die 400 Leute quasi abzählen. Von dem her ist es natürlich nicht First Come, First Serve, sondern First Unmeld, First Serve. Auf der Piraten-BPT-Homepage gibt's da die Anmeldung, wo ich einfach kurz registrieren könnt. Also das ist Name, Mailadresse und wer will, Landesverband eintragen. Dann seid ihr entsprechend angemeldet. Und dann kriegt ihr da auch ein Bändchen und könnt dann in der Halle übernachten. Momentan sieht's einigermaßen gut aus vom Platz her. Ich habe gestern die 200 geknackt, also die Hälfte ist momentan noch frei. Okay, und das mit dem Bändchen ist dann nachher, weil das versicherungstechnisch nicht für mehr als 400 zugelassen ist, ne? Ja, sonst kackt da die Feuerwehr ein bisschen rum wegen Brandfall und so weiter. Okay, und da müsste dann jeder, wenn er fair sein will, irgendwie so 4 € abdrücken oder so, damit ihr die Kosten für das Anmieten wieder reinkriegt, ne? Müssen tut man gar nichts, das müssen wir ganz klar sagen. Wir freuen uns natürlich über Spenden, wir freuen uns auch über Spenden von Leute, die nicht dort übernachten. Also wir haben mal grob gesagt, das wäre toll, wenn man, ich sag mal, 5 € pro Übernachtung zahlen würde, sprich also 10 € für Freitag bis Sonntag. Okay, und da gibt's ja auch ein Angebot von dem, habe ich jetzt vergessen, wie er heißt, ein Ulmer Pirat, der gesagt hat, wenn jemand ein finanzielles Problem hat, mit zum Parteitag kommen oder so, dann soll er ihn ansprechen. Und bei Bedarf einfach Nachfrage und da wird er sich sicherlich melden. Ja, also ich denke, es ist dieses Mal sehr sozial. Ich vermute mal, du meinst Robert Konin. Ja, der, genau. Er hatte ja schon in Bochum diese Erdgutscheine angeboten, also um da Leute, denen das Essen zu teuer ist oder die halt das Geld nicht haben, dann ein bisschen unter die Arme zu greifen. Und ja, ich weiß ich jetzt nicht, dass er das anbietet, aber ich gehe mal davon aus. Und ansonsten, der Parteitag ist für die Mitglieder eigentlich sehr günstig. Wir haben günstiges Essen, wir haben die Möglichkeit, kostenlos zu übernachten. Es gibt, soweit ich weiß, diverse Busse, die fahren. Also aus Sachsen fährt ein Bus, aus München fährt ein Bus. Ich weiß gar nicht, wie das in den ganzen anderen Landesverbänden jetzt abläuft. Müsste ich nochmal im Wiki gucken. Aber ich glaube, es gibt etliche Busse, sodass man günstig hinkommt, günstig essen kann und günstig übernachten kann. Super. So, jetzt haben wir eine ganze Reihe von Fragen hier. Erstmal haben wir eine Wortmeldung von der Katrin. Genau. Kurze Rückfrage wegen der Turnhalle. Ist es denn möglich, wenn quasi Person A einen Platz in der Turnhalle hat, dann aber doch woanders unterkommt, dass sie dann den Platz an Person B weitergibt? Solange die Plätze so reichlich vorhanden sind wie jetzt, ist das kein Problem. Momentan haben wir ja erst die Hälfte. Sollte es eng werden, dann würde ich schon sagen, dass die Leute, die jetzt zuerst gebucht haben, quasi das Anrecht drauf haben und Weitergabe dann ja nicht. Aber ich sehe momentan jetzt kein Kapazitätsproblem. Von dem her stellt sich die Frage da eigentlich im Moment noch nicht. Ja, in Neumarkt waren ja auch nicht 400 Leute da in der Halle am Pennen, oder? Neumünster, was du vermutlich meinst, waren es laut unseren Schätzungen, also wir haben es nicht nachgezählt, glaube ich, 300 Leute. Ja, das sieht ja dann gut aus. Dann hat der, wahrscheinlich war das der PRO2, wie sieht's denn mit Lagerfeuer abends aus? Er würde gern grillen. Oh, wir haben sowohl eine Feuerstelle als auch einen Grill, einen fest installierten, auf dem Gruppenplatz. Das ist das, was du meintest, mit 16 Kilometer entfernt, ne? Genau. Da brauchen wir dann einen Pendelverkehr zum Grillen. Ist das Richtung Richtung Stadt oder irgendwie Richtung Pampa? Nee, das ist in der Pampa relativ, glaube ich. Ja, warum eigentlich nicht, ne? Was, die AG Catering grillt auch? Die grillt aber so direkt vor Ort, ne? Ja, das sind die Thüringer. Das hatte ich gerade verrafft, sorry. Also AG Catering ist gleich Gecko Squad. Wenn man gut vom Pro, wenn er die Schlafhalle meint, da ist natürlich kein Lagerfeuer erlaubt. Und die AG Catering ist nicht das Gecko Squad. Das Gecko Squad kommt aus Berlin. Wir machen das mit diesem veganen, barrierefreien Essen. Die AG Catering sind die Thüringer, die dann Thüringer grillen. Also nicht sich selber, sondern die Würstchen. Und den Grillkäse. Das sind so die zwei Standbeine des Essens. Und die haben natürlich auch gesagt, dass sie nicht irgendwie, wenn der Parteitag vorbei ist, einen Löffel fallen lassen, sondern die werden natürlich auch abends sicherlich noch ein bisschen was machen. Ah, super, danke für die Klarstellung. So, jetzt waren wir aber noch drinnen irgendwie. Wie muss ich mir denn diesen Raum da vorstellen? Es ist eine große Halle, die ein Spitzdach hat. Also es ist wunderschönen grünen Kränzen unter der Decke, wo die Lampen dran sind. Das ist sehr, sehr rustikal. man kann sich da auf der Homepage von der Stadt Neumarkt kann man sich so auch 3D, also so 360 Grad Ansichten anzeigen lassen. Es hat seinen eigenen Charme, sagen wir mal so. Vorne haben wir eine große Leinwand dann. Wir haben leider das Problem, dass wir nichts fliegen dürfen, also sprich nichts unter die Decke hängen dürfen, weswegen wir alles vom Boden aus machen müssen. Das ist ein bisschen ein Problem, aber wir werden da jetzt dann entsprechend eine Blackbox aufbauen, also sprich so ein Beamer, der von hinten eine Leinwand bestrahlt und dann halt komplett in schwarzes Molton gehüllt ist, um dadurch dann eine ordentliche Lichtausbeute zu kriegen und dann das Beamerbild vernünftig hell zu bekommen. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass man die Anträge, über die wir reden, dann auch gerade sehen kann oder dass jemand, der was Kompliziertes vorstellen will, auch vielleicht eine eigene Präsentation mitbringen kann? Ich habe bisher noch keine Anfrage gehabt von jemandem, der was mitbringen will. Es ist so, dass wir nicht den Antragstext auf dem Beamer zeigen werden. Das bei der Länge von Antragstexten, die wir mittlerweile haben, geht das einfach nicht mehr. Worauf wir Wert legen, ist, dass man gut sehen kann, welche Anträge miteinander konkurrieren, welche Nummern die haben, dass dann jeder, der sich ein Gerät dabei hat, es gibt ja damit die schöne Spicker-App zum Beispiel fürs Handy, wo die Anträge dann drin gespeichert sind, oder es gibt ja das Antragsbuch in allen möglichen Variationen für einen E-Book-Reader, als PDF, als Webseite mit Suchfunktionen und pipapo. Von dem her denke ich mal, dass man damit den Großteil erschlägt und ein paar ausgedruckte Exemplare werden wir wohl auch da haben. Okay, und wenn jemand die Absicht hätte, was ich mir durchaus vorstellen könnte, dass er vielleicht das eine oder andere Slide mitbringen möchte, um seinen Antrag zu erläutern, dann müsste er sich vorher zweckmäßigerweise mit euch in Verbindung setzen? Ja, wäre von Vorteil. Kann er dich dann direkt antwittern, Florenz D? Er kann mich entweder direkt antwittern, kann auch BPT Orga antwittern, der Account läuft auch über mich. Er kann mir auch eine Mail schicken an fd@bptorga.de, steht auch alles wieder im Wiki mit dabei. Theoretisch könnte man mich auch anrufen, wobei das wahrscheinlich ein bisschen schlecht ist, wenn man über so ein Thema reden will. Nee, den Florenz, den muss man nicht das Telefon heiß laufen lassen. Nee, super, also dich folgt man am besten über BPT Orga, darüber twitterst du den ganzen Orga-Kram, ja? Ja, sowohl als auch, also je nachdem, ob ich das jetzt offiziell twitter oder ob ich das so halb privat twitter. Aber bezüglich Telefon, man muss sowieso Glück haben momentan, um durchzukommen, weil ich sowieso schon wieder den ganzen Tag am Telefon hänge. Mein Arbeitgeber freut sich immer darüber. Ah, was mir gerade einfällt, was ja viele AGs und sonstige Gruppen und Grüppchen von Leuten machen wollen, ist sich am Rande vom Parteitag mal irgendwie so zu treffen. Das war ja nicht immer problemlos möglich. Geht das diesmal? Gibt es irgendwie die Möglichkeit, sich einen Raum oder einen Bereich irgendwie für eine gewisse Zeit reservieren zu lassen? Leider in Neumarkt noch schlimmer geworden. Wir haben da leider gar keine Räumlichkeiten, die wir jetzt irgendwie zur Verfügung stellen können. Also nicht mal die internationalen Piraten bekommen dieses Mal einen Raum. Liegt einfach dran, dass da sehr wenig Nebenräume mit dabei sind. Aber wir haben einen großen Festplatz vorne dran und wir haben ausreichend Bierbänke. Und dann kann man sich da draußen hinsetzen. Natürlich, sofern das Wetter passt. Aber davon gehe ich mal aus. Ich habe also bucht und ich hoffe, dass meine Zahlung dann auch reichen wird. Und habt ihr da auch Pavillons oder sowas, dass man, wenn es regnen sollte, sich trotzdem draußen hinsetzen kann? Also wir haben ein paar Zelte, haben wir für zum Beispiel die Thüringer grillen ja draußen, die haben ein Zelt und ich stehe da momentan noch ein bisschen mit Kontakt mit den lokalen Verbänden hier, die ja auch alle Pavillons haben, ob die zur Verfügung stellen würden. Supi. Und da haben wir noch im Chat eine Anmerkung von dem Tommy, der sagt, wer in die Zeltstadt kommt, der soll bitte bunte Knicklichter mitbringen. Sowas aus der Abteilung Nachhaltigkeit oder sowas. Bitte dann mit dem Bernd TH absprechen zum Thema Umweltschutz. Okay. Das sind ja hier nicht die Grünen, ne? Das heißt aber, die AGs, die treffen sich dann da draußen irgendwo, die müssen dann halt irgendwie ein hanfgrünes Schild hochhalten oder sowas, wenn sie sich treffen wollen und gut ist. Ja, also Platz außen ist genügend da. Ich kenne die Problematik, ich organisiere halt einen Parteitag, ich organisiere keine AG-Treffen. Und bei dem knappen Budget, was wir haben in der Partei, kann ich das halt auch leider nicht einfach mal so noch ein paar Räume irgendwie dazu bekommen. Kein Ding, aber könnte vielleicht einige Nachfragen ersparen. Sage ich das ja jetzt hier. So, dann bin ich also in dem Raum und habt ihr die Bestuhlung wieder so gemacht wie in Bochum, also mit ein bisschen Platz dazwischen und Tischen, wo genügend Platz für Notebooks drauf ist? Oder gibt's auch so Emporenplätze, wo man dann Schwierigkeiten hat, sein Notebook unterzubringen? Also wir haben einen Balkon, aber der ist rein für die Orga. Der ist auch nicht so groß und ausgestattet wie in Bochum. Das gesamte Plenum findet im Erdgeschoss statt. Und dort gibt es natürlich keinerlei Tische. Wir haben keinen Strom, weil wir legen keine Kabel. Mobile Geräte sind von Vorteil. Okay, jetzt im Ernst keine Tische, oder? Nee, natürlich haben wir Tische. Also wir werden für jeden Teilnehmer natürlich einen Tisch und einen Stuhl bereitstellen. Da die Stadt Neumarkt oder die Halle sehr nicht so viele von so Konferenztischen, wie sie heißt, hat, werden wir auch ein paar Biertische hinstellen, aber es kriegt definitiv jeder einen Stuhl. Okay, also 11 Zöller sind bevorzugt vor 15 Zöllern Notebooks, ne? Ja, ich bringe halt meinen Rechner mit meinen zwei 24 Zoll Monitoren mit. Genau. Aber ich sitze ja auch oben in meinem Glaskasten. Hey, du hast das gut. Wie wird eigentlich, wenn du da Orga machst oder sowas, wie wird eigentlich deine Stimme gezählt? Habt ihr dann eine eigene Urne irgendwo stehen, wenn geheime Abstimmungen sind? Also ich habe mal durchgezählt, bei wie vielen Abstimmungen ich, seit ich Main-Orga mache, mit dabei bin. Und es war in Neumünster, habe ich bei zwei Wahlen tatsächlich mitgemacht. Ich glaube, das war zum Vorsitzenden und für die Beisitzer. Und ansonsten habe ich seitdem nicht mehr abgestimmt. Das nenne ich einen Satz. Wer hat gerade eben gesagt 17,3 Zoll und die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen? Erik. Komm ans Saalmikrofon und erkläre uns. Ach, 17,3 Zoll Notebook. Okay, habe ich verstanden. So, was gibt's denn noch so zu sagen? Haben wir keine Fragen mehr? Braucht ihr noch Hilfe beim Aufbauen oder beim Abbauen? Ja, kann man am Donnerstag schon ankommen und euch helfen? Man kann am Donnerstag schon ankommen. Hilfe, ja, gerne. Beim Aufbau weniger. Weil da haben wir mittlerweile, also gerade für die Netzwerktechnik, eigentlich ein recht eingespieltes Team und haben auch schon ein paar Helfer. Das würde sich, wenn dann kurzfristig zeigen, ob wir da noch mehr Leute brauchen oder nicht, weil wir müssen auch ein bisschen die Übersicht behalten. Es ist nämlich immer doof, wenn man dann zu viele Helfer hat, die dann dumm rumstehen und sich unterhalten und die Leute, die gerade was machen, dann von der Arbeit abhalten. Aber für den Parteitagablauf selber suchen wir auf jeden Fall noch Helfer, zum einen halt für die Versammlungsleitung wieder, wo wir dann auch wieder ein SKP haben, also ein Shitstorm-Kristallisationspunkt, wo mal wieder die Antragskommission, weiß ich jetzt nicht, ob die noch Helfer braucht. Katrin schreibt gerade, dass der Gecko-Squad auch noch Helfer braucht. Also in der Küche ist immer was zu tun und sei es, dass ihr Getränke verkauft. Das heißt, wer da irgendwie das Gefühl hat, er möchte sich einbringen, hoffentlich ganz, ganz viele, melden sich dann auch mal vorsichtshalber bei dir und du verteilst das dann. Ja, gerne. Am besten per Mail. Dann kann ich das Mail auch weiterleiten an die jeweiligen Teamleiter. Schreibt am besten auch gleich mit dazu, ich bin der und der und ich kann das und habe das schon 5-mal gemacht und ich würde das gerne wieder tun. Sorry, du warst eben weg. Ich glaube, du hast gesagt, ja, die Leute melden sich bei dir und sagen, sie wollen das machen und das können sie und das haben sie schon 5-mal gemacht und dann verteilst du sie weiter, ja? Genau. Hervorragend. So, dann hat die Katrin vom Gecko Squad uns noch einen schönen neuen Twitter-Account zum Folgen in den Chat gepostet. @gecko_squad mit einem CK im Gecko und da kriegt man Informationen über was? Da kriegt man grundsätzlich erstmal Informationen, auf welchen Veranstaltungen wir sind. Man kann uns über diesen Account zum Beispiel auch mitteilen, wenn man eine gewisse Allergie oder Nahrungsmittelunverträglichkeit hat. Also wir achten eben, also wir machen nicht nur veganes Essen, sondern wir achten eben auch auf sowas wie Laktoseintoleranz, Glutenunverträglichkeit, Fructoseintoleranz. Wenn Menschen Allergien haben, was weiß ich, auf Nüsse, auf Soja, auf sonst was. Wir haben auf jeden Fall zum Beispiel auch glutenfreies Brot im Angebot. Also es kommen halt immer mehr Leute, die kein Gluten vertragen und damit ja normales Brot gar nicht essen können. Und das sind alles Sachen, die man uns gerne auch vorher mitteilen kann. Also wir hatten auf unserer Ausstellungsversammlung in Berlin, kam dann plötzlich jemand und sagte, er verträgt nicht so viel Fructose und wir hatten eine Gemüsesuppe gekocht. Naja, dann haben wir aus der Gemüsesuppe von den Zutaten eben nochmal was zusammengeworfen und haben eben 3 Sachen weggelassen. Und derjenige saß dann eine Stunde später glücklich mit seinem Essen in der Küche und fand das ganz toll. Also da gehen wir gerne drauf ein. Sowas gibt's auch nur bei Piraten, Wahnsinn. Also Twitter-Account @gecko_squad. Und darüber kann man sich ja dann bestimmt auch bei euch melden. Der Josie fragt, gibt's wieder Rucksackkontrollen oder kann man sein Essen von außen auch mitbringen, wenn man der Meinung ist, man möchte was mitbringen? Nee, also da hat der Gecko Squad ganz klare Richtlinien vorgegeben. Es darf keinerlei Essen mitgebracht werden. Wir werden Nacktscanner einsetzen, um das zu unterbinden. Nein, also wir haben überhaupt keine Vorgaben. Wer sich was zu essen mitbringen will, kann das gerne tun. Wer sich was zu trinken will, kann das gerne tun. Haben wir kein Problem mit. Wir würden es natürlich begrüßen, wenn ihr das Zeug bei uns kauft, weil damit quasi die Parteienfinanzierung steigt, weil das alles über die Partei abgerechnet wird. Ansonsten das gute alte rheinhessische Stoppegeld. Ne, für jedes mitgebrachte Brötchen 1 Euro an die Partei und alles ist gut. Ja, super. Ganz kurz noch zum Catering. Wir werden es so machen, dass wir Gutscheine verkaufen. Also sprich, man zahlt an den jeweiligen Ständen, weil es ja mehrere sind, nicht mit Geld, sondern man kann sich im Vorfeld quasi Gutscheine kaufen und kann die dort dann jeweils wieder einlösen. Erspart uns das ganze Kleingeldgetöns dann kann man natürlich auch Gutscheine kaufen und die nicht einlösen, wenn man der Partei was Gutes tun will. Man kann aber nicht eingelösten Gutschein auch bestimmt wieder zurückgeben, oder? Ja, man hat am Sonntag zwischen 18 Uhr und 18.02 Uhr Zeit, die zurückzugeben. Okay, in einem Raum, wo man erst irgendwie am gefräßigen Tiger vorbei muss, ne? Genau. Die Gutscheine kann man natürlich, wie Katrin gerade noch geschrieben hat, gerne als Trinkgeld auch mitgeben. Das ist doch nett. Das hört sich ja alles irgendwie total gut an. Gibt's auch Flatrate saufen? Haben wir überlegt, ist aber leider bei der Größe an Veranstaltungen nicht mehr zu berechnen, weil also auf einer kleineren Veranstaltung geht das, weil man da quasi die Leute kennt und sagt, okay, der war jetzt in den letzten 5 Minuten 3-mal da und hat für seine Kumpels was mitgeholt. Das kriegst du hier nicht mehr mit. Von dem her machen wir das hier leider nicht. Aber es gibt Mate, ne? Nicht Flatrate, wie ich es gerade sehe, aber die Katrin hat Mate dabei. Also wir haben Club Mate, die Brauerei ist quasi um die Ecke und es gibt auch Lead Mate. Für den geneigten Mate-Fan, der da sich was Besonderes von erhofft. Ich selber trinke das ja nicht. Ah, das heißt, man kann insbesondere eine der wenigen Gelegenheiten, wo man AB-Test machen kann, ne? Ja, und wir haben auch ein bisschen mehr bestellt. Ich hatte es ja im Vorfeld auf der Homepage schon mal angekündigt. Man hat auch die Möglichkeit, am Sonntag zu kommen. Preise müssen wir noch mal durchgucken und sich kastenweise Mate mitzunehmen. Für den, bei dem es jetzt kein Liedmate gibt oder kein Clubmate, der kann das auch kästenweise machen, dann am Schluss mitnehmen. Das klingt irgendwie total gut. Was gab's? Bier? Wer hat hier Bier gesagt? Und doch hoffentlich Lamsbräu ist doch Bio-Bier, oder? Also wir haben von Lamsbräu haben wir Bier. Jetzt muss ich mal ganz kurz in meine Liste gucken, was wir alles an Bier haben. Weil wir haben diverse Sorten. Wir sind ja in Bayern. Dann kann ich euch genau sagen, was wir für Bier haben. Also, wir haben Gansbräu, wir haben Gutmann, wir haben Lamsbräu und wir haben Winkler Kupferradler. Das Lamsbräu ist doch ein Bio-Bier, oder? Soweit ich weiß, ist das ein Bio-Bier, aber ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Das haben unsere Lokalen, also die Neumarkter haben das rausgesucht, weil die gesagt haben, das ist das beste Bier, was wir so haben, glaube ich, von Gans. Auch wenn das Lamsbräu eigentlich deutschlandweit bekannter ist. Aber die haben da so eine gewisse Abneigung gegen dieses gegen das Lamsbräu, weil die sagen, das schmeckt eigentlich nicht. Na gut, Josi, du willst uns was sagen? Nee, Josi will nichts sagen. So, das Bier haben wir, die WLAN-Kabel haben wir. Ach so, nee, WLAN-Kabel, genau. Wie ist es mit WLAN? Hattest du da schon was gesagt und ich hab's überhört? Also wir haben wie sonst auch immer ein kabelgebundenes Netz. Und wir haben auch wieder WLAN, was wir als mögliches Add-on anbieten. Also wir geben keine Garantie dafür, dass das dauerhaft stabil läuft, weil das bei der Menschenmenge und oder bei der Gerätemenge dann durchaus auch zusammenbrechen kann. Wir haben diesmal haben mittlerweile einen guten Kontakt zum CCC da und da gibt's auf internationaler Ebene vom CCC gibt's Hardware, die wir jetzt irgendwie aus Großbritannien zugeschickt bekommen und das soll laufen. Ich weiß es noch nicht genau, also es ist das erste Mal, dass wir jetzt damit arbeiten, genauso wie wir in Bochum das erste Mal mit anderen Sachen gearbeitet haben. Ich denke mal, es wird mit der Zeit stabiler, aber es ist halt bei der Menschenmenge am Anfang etwas schwierig. Toi, toi, toi. Aber kabelgebundenes Netz, hast du gesagt, gibt's. Das heißt, alle die irgendwie noch ein überflüssiges Netzwerkkabel zu Hause rumfliegen haben, denkt an potenzielle politische Geschäftsführer oder sowas, die ohne Netzwerkkabel unterwegs sein könnten und vermutlich auch Mehrfachsteckdosen eine gute Idee mitzubringen. Ja, Mehrfachsteckdosen, LAN-Kabel sollte eigentlich jeder, der einen Laptop dabei hat, dabei haben. Wir haben aber wie in Bochum werde ich dem P-Shop, der ja auch wieder vor Ort ist, wieder ein paar Kabel überreichen, die darf er dann verscherbeln für gut Geld und damit kommt auch wieder ein bisschen Geld in die Vereinskasse. Sehr schön. Florenz, du hast eine Frage gestellt bekommen über Twitter. Ich leider nicht, deswegen musst du sie jetzt selber vorlesen. Ich habe verschiedene Fragen bestellt bekommen. Ich weiß nur leider nicht welche. Und dann nimm die doch einfach mal der Reihe nach. Ja, also ich weiß nicht, ob Harry die meint, die ich gekriegt habe. Sagen wir es so. Ich habe vom Sebastian Springel, der hat gefragt, ob die LED-Wand vom Landesparteitag Bayern wieder da ist. Momentan ist es nicht eingeplant, weil wir da nicht so den Verwendungszweck sehen. Das habe ich mit Kalle durchgesprochen gehabt. Das war, oder also ich selber bin nicht für den Technik-Part zuständig, das war Michael. Die haben das irgendwie diskutiert und haben gesagt, eigentlich bringt es jetzt nicht so viel. War das die Frage, die du meinst, Terry? Negativ. Der Leuchtfeuerfunk hatte dir eine Frage vom Sieger aus Duisburg noch weitergeleitet. Ah, laut meiner Info noch nicht ganz fest. Die Frage geht... Ah, okay, das ist eine Conversation. Warte mal kurz. 16 Kilometer. Fährt da ein Bus hin oder wird gemeinsam gewandert? Dann reiche ich die Frage mal weiter als an den Max, der das Camping organisiert. Von dem Campingplatz aus, da es werden ja mehrere Leute im Auto ankommen. Also es ist jetzt nicht so, als wenn da drei Leute im Auto kommen, der Rest fährt irgendwie mit. Wir werden das auf jeden Fall hinkriegen. Also zur Not fahren wir doppelt. Also hin und her gewandert wird nicht. Gerade mal 16 Kilometer. Das ist voll wenig. Ja, 1-2 Stunden, mein Gott. Ja, 2 Stunden. Auch genau, gesund. Könnte er immer noch später aufstehen als ich? Ja. Meine Frage wäre zum Donnerstag. Ich bin als Supporter eingetragen und wir überlegen, ob wir Donnerstag schon kommen und da verpacken. Wo müssten wir uns dann melden? Willst du was am Donnerstag verpacken? Als Supporter muss man doch diese Akkreditierungssachen da in Umschlag packen und dann, ja. Ich verstehe gerade leider nicht, was du meinst mit Supporter und Akkreditierungssachen in Umschlag. Ach so, Moment. Jetzt, okay. Du tust für die Akkreditierungsstimmkarten und so weiter in Umschläge packen. Genau. Zur Halle kommen. Da musst du mal mit den jeweiligen Akkrediteuren, also sprich mit Sven oder mit Bratwurst oder wer auch immer das dieses Mal wieder macht, musst du mal sprechen. Okay. Dann habe ich im Chat eine Frage, die ein bisschen ins... im Chat habe ich eine Anmerkung. Erstens mal, beim Gecko-Squad kann man auch WLAN-Kabel kaufen. Wir freuen sich auch über die Spende. Und das Zweite ist, weil gerade die Shuttle-Frage angesprochen war, es gibt offensichtlich auch unter dem Bundesparteitag eine Wiki-Seite zum Thema Shuttle. Und da werden auch Autoplätze für Richtung Zeltstadt angeboten und gehandelt. Und ja, natürlich LAN-Kabel, ist doch klar. Die LAN-Kabel sind auch LAN-Kabel. Genau. Dann habe ich von der Traumrennerin eine Frage über den Chat bekommen. Es gäbe einen neuen GO-Vorschlag, wann man diesen GO-Vorschlag lesen könnte. Traumrennerin, nein, den Vorschlag gibt es noch nicht, jedenfalls noch nicht wirklich. Da gibt es im Laufe dieser Woche oder der nächsten noch ein weiteres Treffen und dann wird dieser Vorschlag sicherlich veröffentlicht. Aber wo der veröffentlicht wird, das kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Und leider ist die Antragskommission ja gerade parallel in der Sitzung oder ist inzwischen jemand hier von den Kollegen? Nee, sehe ich niemand, tut mir leid. Am besten solche Fragen an den Tatsohn stellen. So, was war Kuchen spenden? Erik, du möchtest Kuchen spenden. Wie geht das? Katrin, kann man das machen, so rechtlich, dass man da Kuchen spendet? Also rechtlich ist nicht mehr das Problem. Das Problem ist, wenn wir sozusagen irgendwas verkaufen, was wir nicht selber hergestellt haben, haften wir natürlich trotzdem dafür, ne? Das ist so der Punkt. Was aber natürlich ganz klasse ist, man kann natürlich der Orga und auch dem Küchenteam natürlich den Kuchen spenden. Also, ne, so als Dankeschön. Das nehmen wir natürlich gerne. Okay, das heißt, die Organisation Florenz, gilt das auch für andere Leute außer dem Gecko-Squad, dass sie sich über kleine Lebensmittelspenden leckerer Art freuen würden? Das muss man die Leute selber fragen, das weiß ich nicht. Ich selbst bin jetzt kein Kuchenesser. Ich würde mich über eine Thüringer Rostbratwurst freuen, aber die kriege ich ja sowieso. Deswegen habe ich sie ja geholt. Ich denke mal, wenn man dem Team da was zur Verfügung stellt, so dass wir alle Flitzekacke kriegen, ist sicherlich toll, ja. Okay. So, das wäre doch auch mal eine Möglichkeit, um so einen Parteitag lahmzulegen. Sharing und caring, ja. Ja, das müsste man dann vielleicht eher der Versammlungsleitung angedeihen lassen oder so. Nee, die werden sich freuen. Kommen Sie mal doch froh, dass ihr uns alle einen ganz tollen Parteitag organisiert. Da werden wir euch doch nicht irgendwas ins Essen mischen, da. Ja, ich hoffe es mal. Also Neumarkt hatte ich einen Nagel oder eine Schraube im Autoreifen. War nicht so toll. Ich weiß nicht, ob es Absicht war. Ich weiß nur, dass irgendwann eine Schraube im Reifen drinne war und ich deswegen Probleme hatte. Das ist aber nicht witzig, oder? Ja, ich glaube, die lag da einfach auf dem Parkplatz rum. Deswegen habe ich da auch hab's reparieren lassen und da war es wieder gut. So, was haben wir denn da noch? Wie viel Strom, fragt BM Stettin, wurde pro Teilnehmer kalkuliert? Die Leute sollen ja vorher wissen, dass Wasserkocher und Mikrowellen keine gute Idee sein könnten. Strom haben wir ausreichend da. Ich mach das jetzt einfach so, wie das auch bei der Piratinnen-Con war. Ich werde eine Hausordnung erlassen, die automatisch akzeptiert wird, wenn ihr das Haus betretet, wo sowas dann drinne steht. So diskussionsmäßig schränke ich euch nicht ein. Also, nee, also bei ohne Spaß, es wird tatsächlich eine Hausordnung geben, um das Ganze mal so ein bisschen in rechtliche Bahnen zu leiten, weil wir, wie gesagt, keine Halle haben, die eine Hausordnung hat, das quasi selber machen müssen. Die ist aber, also was jetzt diskussionsmäßig angeht, ist die absolut, dürft ihr alles sagen, was ihr wollt. Die Hausordnung? Wenn ihr die erlasst, veröffentlicht ihr rechtzeitig vorher im Wiki? Die wird auf der Homepage veröffentlicht, ja. Ich warte da momentan noch auf die Rückmeldung des Teamleiters für Versammlungsleitungsvorbereitung. Der wollte da auch noch eine Anmerkung machen, hat sich aber bisher noch nicht gemeldet. Okay, nur dass das vorher irgendwie bekannt ist. Nicht, dass die Leute da hinkommen und nachher sagen, haben wir nicht gewusst, ich muss mein Mikrowellenherd wieder zurücktragen ins Auto. Böse, böse Orga. Was wird denn da so drinstehen in der Hausordnung? Also, Hausordnung steht drinne, dass alkoholisierte Personen, bekiffte Personen rausgeschmissen werden, wir werden die Polizei rufen, werden Hausdurchsuchungen machen, etc. Ja, ich weiß, das jetzt die Berliner wieder auf. Nee, also es gibt, steht drin, dass in der Halle Rauchen verboten ist, auch für E-Zigaretten, das ist so von der Halle vorgegeben. Wir haben die bezüglich Werbematerial, was ja gerne AGs mal mitbringen, dafür gibt's beim Infostand einen Tisch, wo das ausgelegt werden darf, also bitte nicht irgendwie verteilen oder sonst wo in der Halle auslegen, sondern vorgesehenen Platz für. Es ist natürlich so, dass wir die Möglichkeit haben wollen, wenn jetzt irgendwelche extremistischen, rassistischen oder sonstigen Parolen gerufen werden, dass wir dann die Leute natürlich entsprechend rauswerfen können. Aber es ist alles sehr, sehr locker. Also es ist einfach nur ein gewisser gesetzlicher Rahmen, der uns halt als Versammlungsorganisatoren zusteht und also im Prinzip ist es eigentlich das, was im Versammlungsgesetz drinne steht, nochmal zusammengefasst und auf die Piraten etwas angepasst. Aber keine Creepcards oder so. Halt drauf, das gilt für die Halle, für die Zufahrtswege und für die Übernachtungshalle. Es steht drin, wer verantwortlich ist. Es steht drin, wenn es irgendwie Probleme gibt, dass man, also wir haben ein Sicherheitsteam, was auch von durchaus Piraten besteht, die dann so ein bisschen darauf achten, dass keiner in den Pressebereich geht und so weiter. Und wenn man ein Problem mit denen hat, hat jeder Pirat das Recht, die Versammlungsleitung oder einen von der Main-Orga hinzuzuziehen, um das Problem klären zu lassen. Wie gesagt, es ist alles noch nicht so ganz final, aber es wird definitiv rechtzeitig bekannt gegeben. Und es ist irgendwo, dass wir da jetzt irgendwie der Aufreger eigentlich drin. Sicherlich wird es ein paar Leute geben, die sagen, Hausordnung, ich komme nicht und so weiter. Denen kann man dann auch nicht helfen. Hier möchte einer offensichtlich Blankwaffen mitbringen. Tommy, stellst du deine Frage selber? Ich kann die nicht so richtig interpretieren. Ich möchte gern blank ziehen, meint er damit. Erklär mal. Nackig machen, meint er damit. Okay, ist es erlaubt, unbekleidet in der Halle? Ja, es ist eine öffentliche Veranstaltung. Von dem her muss natürlich das Gesetz entsprechend gewahrt werden. Von dem her ist das natürlich nicht erlaubt. Okay, also bitte einen Lendenschurz. Genau. Ah, Kinder, gute Frage. Hatten wir noch nicht angesprochen. Gibt es Kinderbetreuung? Ja, wir haben eine große Mülltonne, da werden die alle reingepfercht und dann ist die Klappe zu und dann können die keinen Unsinn machen. Okay, also diesmal nicht, ne? Nee, wir haben eine Kinderbetreuung. Ja, aus dem Podcast kann man was Tolles zusammenschnibbeln. Wir haben eine Kinderbetreuung, die wird nicht vor Ort sein, sondern es gibt in Neumarkt das sogenannte Wölpiland. Das ist so ein Kinder-Indoor-Spielplatz. Da werden wir die dann auslagern. Okay, also diesmal kein verlorener Flummi während der Sitzung, wegen der die unterbrochen wird. Schade. Wie sieht's aus mit Bällebad? Frage wird nicht zugelassen. Nicht? Okay, dann nicht. Doch, komm, Antwort. Bällebad, wenn dann draußen. Ich habe keine Ahnung, wer das in Bochum schlussendlich wieder mitgenommen hat, weil als ich am Sonntagabend in Bochum verschwunden bin, stand das noch da. Ich glaube, es wurde dann zwischenzeitlich abgeholt. Ich weiß nicht, wo das momentan rumfliegt. Ist momentan nicht eingeplant. So, ich schreibe mal AG Plausch an. Genau, super. Schosi ist verantwortlich und jetzt ist es auch im Podcast. Was haben wir denn noch? Jetzt haben wir bitte Link zum Pad. Tim, wir haben kein Pad. Wir sprechen einfach so. Wir sind jetzt hier im Moment gerade inzwischen 33 Leute, finde ich toll. Inklusive der Bridge, sagen wir mal 32 Leute. Und haben doch einiges Interesse an uns gezogen. Gibt's denn Fragen aus dem Saal? Also ihr müsst das nicht in den Chat schreiben. Ihr habt alle ein Mikrofon. Ihr dürft dann auch einfach so reinquaken, aber ihr dürft es auch einfach so fragen. Okay, darf ich eine Frage stellen? Ja, klar. Ich habe noch mal eine Frage. Es wurde vorhin getwittert wegen der Akkreditierung, Personalausweis beziehungsweise der Quittung. Das mit der Quittung wird ein bisschen ein Problem. Ja, da ist ein Kontoauszug gedacht, ne? Schriftlich auf Papier, so richtig, meint ihr? Also ich hatte den mal auf dem Pad dabei oder mal einen Ausdruck dabei. Der Florenz hat auch sowas gesagt. Ich glaube, so genau mit Poststempel wird da nicht geguckt, aber ich denke, du solltest was dabei haben. Florenz, gibt es da Regeln? Habt ihr da? Oder wen müsste man da fragen, wenn man es ganz genau wissen will? Also am besten schlägt man seinen Schatzmeister vorher nochmal so lange, bis er das alles in Sage eingetragen hat. Dann braucht man es nicht mitbringen. Wenn man aber sicher gehen will, sollte man was dabei haben. Bei mir hat neulich beim Kreisparteitag auch einfach die Online-Banking-App auf dem Handy gereicht. Aber Papier ist natürlich stärker als das Schwert. Tommy fragt gerade, Perso reicht doch. Nein, Tommy, Perso reicht nicht, auch nicht in Verbindung mit deiner Mitgliedskarte, weil die Stimmberechtigung auf dem Bundesparteitag richtet sich danach, ob du mit deinen Mitgliedsbeiträgen im Rückstand bist. Und wenn du das bist, bist du nicht stimmberechtigt, kannst nicht als Teilnehmer akkreditiert werden. Und das kann man halt nur feststellen, indem man weiß, entweder ob du gebucht bist und darüber haben die auch genau Listen, dagegen muss das ja abgeglichen werden. Wenn aber dein Schatzmeister, wie das der eine oder andere Schatzmeister tut, in weitem Rückstand mit dem Buchen ist, ja, dann hast du zwar bezahlt, aber es steht eben noch nicht auf der Liste, die Akkreditierung zur Verfügung hat. Und genau dafür sollst du deinen eigenen Nachweis bringen. Ja, Sachsen-Anhalt, das mag sein, keine Ahnung. Ich weiß, dass wir in Baden-Württemberg dem Schatzmeister eine lange Nacht direkt vorher beschert haben, weil der hat uns da nämlich alle eingebucht, damit wir am Tag drauf ordentlich akkreditiert werden konnten. Also ja, am besten... Ja, Josi? Nee, wir hatten ja gestern LAVO-Sitzung gehabt in NRW. Also ich würde jeden NRWler raten, irgendwie noch einen Kontoauszug mitzubringen, weil wir haben die Sachen im Sage noch nicht eingetragen. Wir sind zwar alle akkreditierbar jetzt fürs Wochenende auf dem LPT, aber noch nicht auf dem BPT. Ach so, das heißt, ihr habt ein Excel oder sonst irgendwas, wo drin steht, wer schon bezahlt hat, aber es Na, ist noch wir nicht in stehen, Sage. aktuell sind unsere Daten drinnen bei uns in der NRW-Datenbank. Die sind wohl alle eingetragen, aber noch nicht in Sage. Mal ganz kurz ein bisschen was von der Verwaltungsmailingliste liegen. Wir haben aus Brandenburg, aus Bayern, aus Bremen, gut, da kann es tatsächlich sein, dass es so wenig sind, aus Niedersachsen, aus NRW unter 100 gebuchte Mitgliedsbeiträge im Sage. Von dem her das Länder, wo man gerade aufpassen sollte. Aber ich denke, das ist ja noch ein paar Tage Zeit. Das ändert sich ja auch noch ein bisschen. Also die ganzen Gensex und Schatzmeister sind ja momentan, werden ja von Sven und Swanhild dazu geschlagen, das Zeug jetzt endlich mal einzutragen. Weil Trotzdem. es hat keiner hat am Bundesparteitag Bock, sich von jedem Mitglied dann nochmal zusätzlich irgendeine Quittung unter die Nase halten zu lassen. So, trotzdem vorsichtshalber mitbringen. Und Tommy, auf die Frage im Chat, kann der Bundesvorstand nochmal ein Newsletter schicken, bei welchem Landesverband Gefahr besteht? Würde ich die Chance als relativ gering ansehen. Vielleicht könnte man über die Landeslisten entsprechend nachfragen und bitten, dass die Generalsekretäre der Landesverbände, die ja dafür dann zuständig sind, und die Schatzmeister der Landesverbände sich da äußern. So, was haben wir denn noch? Die Ordner haben alle, das ist eine Frage, die ich jetzt erstmal verstehen möchte. Erik, kannst du uns das erklären? Ich hoffe, die Ordner haben alle Paragraph 34a Gewerbeordnung. Wenn ich ganz kurz einhaken darf, das ist eine Verordnung für Sicherheitsfachkräfte. Kann mal ganz kurz erzählen, was die Sicherheit, was das Sicherheitsteam so beruflich macht oder gemacht hat. Das sind alles Leute, die entsprechende Ausbildungen haben. Und der Leiter des Teams ist Thomas Mark aus Rheinland-Pfalz. Der hat Sicherheit beim Bund gelernt, war bei privaten Wachtfirmen tätig, ist Rettungssanitäter, hat Einsatzerfahrung im Katastrophenschutz und ist Ausbilder zum Verhandlungsleiter in Krisensituationen. Weiterhin im Team sind Leute, die bei 860 Veranstaltungen erfolgreich gemanagt haben, haben 16, bei 60 Großveranstaltungen in der Security getätigt. Beraten als Fachberater für Veranstaltungssicherheit sind Leute vom Fach dabei. Danke, Pastor. So, haben wir noch Fragen? Und ich möchte doch dazu sagen, weil Tommy da gerade ein bisschen Witze macht, hier liegt sehr viel daran, dass erstmal geredet wird, bevor reingehauen wird. Also ich lege da sehr viel Wert drauf. Zur Not diskutiere ich auch, wenn ich wichtige Dinge zu tun habe, lieber eine Stunde mit jemandem, bevor ich jemanden irgendwo. Ja, ich weiß, du trollst nur. Ich füttere gerade mal wieder etwas. Apropos Awareness, du hast schon gesagt, es gibt einen Shitstorm-Kristallisationspunkt, wie immer. Gibt es auch sowas wie ein Awareness-Team, Creepcats oder Creepcards oder so? Nachdem das Thema, das Wort Awareness-Team seit einer Veranstaltung in Berlin neulich nicht auf so gute Resonanz stößt vom Namen her, heißt das Team bei uns Sicherheitsteam. Wir hatten in Bochum ja dieses Awareness-Team, was so ein bisschen so mit den Leuten quasi geredet hat. So was haben wir jetzt momentan nicht. Leute, die das im Bochum gemacht haben, haben sich bisher zumindest nicht gemeldet, dass sie es wieder machen wollen. Okay, also wen was stört, der geht am besten zu dem, der ihn gerade geärgert hat und redet mit dem ganz normal und dann ist es auch okay. Und haut ihm eine rein. Nee, dafür ist doch der Sicherheitsdienst zuständig, Ah ja, Florenz. stimmt. Da fällt mir ein, ich muss noch Stahlknüppel besorgen. Gut, siehst du, da hat das Meeting doch auch für die Organisation des Parteitages irgendwie einen positiven Effekt gehabt. Sanitäter und sowas gibt's natürlich, ne, das muss es ja. Ja. Haben wir da auch was Parteiinternes oder habt ihr das Rote Kreuz bestellt? Also ursprünglich hieß es mal, wir müssen das Bayerische Rote Kreuz nehmen, weil die da Räume gebucht haben. Dann hieß es, nö, das hat überhaupt keine Berechtigung und fliegt raus. Und jetzt ist es draußen und wir sind parteiintern. Hey, super. Das heißt, wenn du dir irgendwas wehtust oder sowas, wirst du von einem echten Original-Piraten verarztet. Ja, zumindest solange bis der Krankenwagen kommt. Sehr gut. Habt ihr, ihr wart schon mal dort, wie ist es da so mit GSM, Telefonempfang und so weiter? Ja, bayerische Provinz halt, ne? Nee, also es ist in Ordnung. Ich hab ganz normal HSDPA da gehabt. Das klingt ja schon mal vielversprechend. Hoffentlich klappt ja, das dann auch bei, mit 1500 Leuten. Bei 2000 Piraten bricht das dann trotzdem zusammen. Na toi toi toi. Aber gut, wenn wir ja ein kabelgebundenes LAN haben, da ist ja schon mal die halbe Miete, ne? Ja, solange bis die Presse abräumt und das Glasfaserkabel kaputt macht. Dann haben wir bestimmt eine große Leiter dabei, ne? Ja, wenn das Glasfaserkabel einmal kaputt ist, dann ist das auch nicht mehr so schnell reparabel. Das wäre schlecht. Okay, was haben wir denn jetzt noch nicht angesprochen? Wir haben das ganz große Thema Übernachten angesprochen. Wir haben das Thema Catering angesprochen. Wie ist es mit der Netzwerkverbindung, Sicherheit, Gemüse und Ärzte? Ist alles da? Florenz, hast du noch irgendwas, was du irgendwo den Leuten mit auf den Weg geben möchtest, die dort hinkommen? Ja, kommt bloß nicht. Okay, macht euch weniger Arbeit, ne? Arbeit haben wir ja trotzdem, aber wir müssen da nicht so lange arbeiten. Na, das könnte euch so passen, da hilft euch aber auch keine Stühle zusammenräumen. Hier ist die Frage im Slot nach Redeslots im Chat. Wenn einer eine Rede halten will, der muss bei wem vorbeikommen? Da seid ihr doch, glaube ich, nicht so ganz die Richtigen, ne? Wenn einer eine Rede halten will, das wurde neulich mal von Jan Leutert, der die Vorbereitung im Bereich Versammlungsleitung übernimmt. Also ich möchte explizit sagen, die Vorbereitung. Das heißt, er koordiniert diese Teams, die quasi der Versammlungsleitung zur Hilfe stehen. Er bereitet die Tagesordnung vor, er bereitet eine GO vor. Das muss man aber alles dann nicht nehmen. Nachdem es ja in Bochum so ein bisschen Kritik an seiner Art gab. Also er ist da so ein bisschen außen vor am Parteitag selber dann. Also wer Redeslots haben will, wer eine Rede halten will, kann sich bei ihm melden. Und es gibt eine Reihenfolge, nach der dann ausgewählt wird. Also ich glaube, zuerst kommt der BUFO dran, dann kommen Landesvorstände dran, dann kommen Parlamentsabgeordnete dran, dann AGs, SGs, was auch immer und zum Schluss das Fußvolk. Jan Leutert, das ist der auf Twitter, der PÜT2-0, ne? Nee, unterstrich 1. Wie? Nein, nee. 2.0. Passt okay, PÜT2-0 auf Twitter, genau. Wahrscheinlich über Twitter auch am besten ansprechbar, so wie man das kennt, ne? Ja, oder jan.leutert@piraten-hessen.de, glaube ich. Du hast eben gesagt, auf dem Parteitag hält er sich zurück. Kandidiert er nicht für Versammlungsleitung? Momentan kandidiert er, soweit ich weiß, Versammlungsämter. Ich schaue noch mal kurz rein. Eigentlich nicht. Also er wollte das schon trennen, dass er zwar die Versammlungsleitung, also er unterstützt die Versammlungsleiter, indem er halt das Team, was die Versammlungsleitung unterstützt, alles vorbereitet, dass die wissen, was sie tun müssen und so weiter. Unterstützt, indem er jetzt neulich mal mit irgendwelchen Leuten, ich glaube, das war auch hier öffentlich irgendwie im Mumble, diskutiert hat, wie man die GO machen könnte. Da wurde auch wahnsinnig viel wieder umgestoßen, was in Bochum probiert wurde und nicht geklappt hat. Es gibt da in Neumarkt, gibt es jetzt zum Beispiel dann zwei Reihen, wo man sich anstellen kann, also entweder pro oder contra für ein Thema. Und dann soll das irgendwie so sein, also ich weiß es nicht, ich beschäftige mich mit dem Inhalt des Parteitags überhaupt nicht, weil ich sowieso keine Zeit habe, dann da mitzumachen. Soll das irgendwie so sein, dass jeweils, ich glaube, 5 Redner dran sind, von einmal pro und 5 für Contra, und danach wird die Versammlung gefragt, ob sie weiter darüber diskutieren möchte. Dann, genau. Wenn sie sagen ja, dann sind es wieder 5 von beiden Seiten. So irgendwie glaube ich das, aber ich bin da definitiv nicht drin, da müsste man sich diesen GO-Vorschlag mal durchlesen, der garantiert irgendwo verlinkt ist. Ja, der ist im Wiki, kann man dort auch suchen. Aktuelle GO-Vorschlag sieht tatsächlich das vor und sieht auch noch eine sehr amüsante weitere Regelung vor. Wenn du einen Redebeitrag am Saalmikrofon hast, der nicht eine reine Verständnisfrage ist oder ein GO-Antrag, dann kriegst du einen Strich irgendwo auf die Stimmkarte. Und Leute, die weniger Striche auf ihrer Stimmkarte haben, dürfen sich am Saalmikrofon vordrängeln vor Leute, die schon mehr Striche auf ihrer Stimmkarte haben. Ja, höchst interessant. Das könnte unter Umständen den einen oder anderen Redebeitrag ermöglichen, der sonst durch unglückliches Sitzen irgendwie ganz hinten rechts in der Ecke oder so immer ganz, ganz spät am Saalmikrofon war. Und dann hat er halt schon das gesagt, dann ist das schon gesagt, was der sagen wollte. Und weil er natürlich ein vorbildlicher Parteitagsteilnehmer ist, dann sagt er das dann nicht nochmal, sondern trollt sich wieder. Und der könnte das bei dieser Regelung vielleicht auch mal loswerden. Ja, Erik, was du sagst, auch. So, noch was? Dann kann man eigentlich nur hoffen, dass alle Leute zum Parteitag bestens vorbereitet kommen. Jetzt organisatorisch wissen wir ja gerade alles. Inhaltlich gibt's Antragsbücher und hast du nicht gesehen, leider kein Antragsviewer diesmal, aber es sind ja auch nicht so viele Anträge, es sind ja irgendwie nur so 250 und darunter 13 riesen SMV-Anträge und Sammelanträge von Initiativen, gemeinsames Wahlprogramm und was weiß ich was alles für Riesentexte, die hat natürlich bestimmt jeder gelesen, bevor wir dann zum Parteitag kommen, ne? Gut, wenn jetzt nichts weiter ist, haben wir eine gute Stunde hier für den Podcast. Frage ich nochmal in die Runde. Letzter Aufruf, Fragen? Nicht alle auf einmal. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East Meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.